Herr, kam ein Kind in unsere Welt, in Niedrigkeit. Gott selber hier dien er nur. Gabst du dein Leben für uns hin? Du unser Gott, du bist der Herr. Doch warst du nur als Diener hier. Wir folgen dir, unser Joch ist gar nicht schwer. Du Diener und du König Herr. Im Garten hast du geweint, die Sündenschuld nahmst du mir ab. Dein Herz zerbrach in dem Leid, doch Gottes Wille war dein Teil. Du unser Gott, du bist der Herr, doch warst du nur als Diener hier. Wir folgen dir, unser Joch ist gar nicht schwer. Du Diener und du König Herr. Das Opferlamm warst du Herr, die Nägel malet der Beweis, Hände, die sonst allmachtsvoll, grausam sind sie am Kreuz durchbohrt. Du unser Gott, du bist der Herr. Warst du nur als Diener hier? Wir folgen dir, unser Joch ist gar nicht schwer. Du Diener und du König Herr. Herr, lehre uns Diener sein. Sei du im Herzen auf dem Thron, zeig uns die Not um uns her, dass wir, Herr Jesus, dienen dir. Du unser Gott, du bist der Herr, doch warst du nur als Diener hier. Wir folgen dir, unser Joch ist gar nicht schwer, du Diener.